Sie hörten Benkos Luftschloss. Warum René Benkos Immobilienimperium zusammenbrach und was dem Pleitier nun droht. Von Margaret Hucko und Martin Noé. Gelesen von Steffen Rössler.